Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin moin, servus und hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Obwohl ich mich über Kommentare bei YouTube beinahe tagtäglich ärgere, nicht die Leute bei mir machen, sondern allgemein, und ich die Welt der Profi-YouTuber und den Hype um diese Menschen definitiv nicht verstehe und nachvollziehen kann, kommen wir doch heutzutage im Prinzip eigentlich nicht mehr an YouTube vorbei. Hat man also auf seinem Smartphone? Die YouTube-App, und die YouTube-App ist grundsätzlich mit dem letzten Design, egal ob Android oder iOS, ziemlich kaputt geworden, jedenfalls in meinen Augen. Und seit langer Zeit bietet sie etwas, was mir persönlich wichtig wäre, nicht, nämlich Wiedergabe im Hintergrund. Das muss jetzt gar nicht so nur für Musik sein oder sonst was. Dann vielleicht möchte ich auch wenn jemand ein Hörspiel hochgeladen hat, das nur im Hintergrund hören. Oder so Podcasts. Ich zum Beispiel lade ja auch die Podcast-Folgen zu YouTube hoch und die kann man sich dann als Audio da angucken, anhören natürlich. Und das im Hintergrund abspielbar zu machen, das wäre doch einfach eine tolle Sache. Na egal, gibt es bei der offiziellen YouTube-App nicht. Was macht man? Man greift zu Alternativen. Unter iOS zum Beispiel zu der App, um die es jetzt gehen soll, nämlich ProTube für YouTube. Ist eine Universal-App, die 2,99 € kostet, und so viel vorweg, den Preis ist sie auf jeden Fall wert. Version 2.4 liegt vor, Größe 32 Megabyte. Die Sprachen, die unterstützt werden, sind Deutsch und Englisch, und das ist auch schön so. Ich lese einmal was aus der Beschreibung vor. 1080p Videowiedergabe, 256 kbps, Kilobits per Second Audio-Wiedergabe, keine Werbung, Wiedergabe im Hintergrund, Show Videos, die auf Mobilgeräten blockiert sind, modernes und intuitives Design. ProTube ist die YouTube-App, die keine Wünsche offen lässt. Vergiss alle anderen YouTube-Apps, denn ProTube bietet werbungsfreies Video mit verstellbarer Videoqualität, Musikmodus, Abspielen im Hintergrund und variabler Wiedergabegeschwindigkeit. Mit ProTube kannst du außerdem Videos in Wiedergabelisten organisieren, selbst ohne YouTube-Account. Mit dem einzigartigen Musikmodus ist ProTube der perfekte Music- oder Musikplayer. ProTube kann, anstatt ein komplettes Video zu laden, nur die Audiospur eines Videos laden und ist dadurch ideal zum Musik hören. Dies erzielt höhere Audioqualität als HD-Video und verringert die Menge an Daten, die geladen werden müssen. Ich muss sagen, für mich, dieses Feature nutze ich unter Windows Phone sehr gerne. Mit MyTube heißt eine App, die das unterstützt, glaube ich, dort. ProTube ist die einzige YouTube-App von Drittanbietern, die neue Videos von abonnierten Kanälen anzeigen kann. Die Hauptfunktionen der App sind folgende. Videowiedergabe in vielen Qualitäten von 144p bis zu 1080p. Keine Werbung oder Pop-ups. Musikwiedergabe in exzellenter 256 kbps Qualität bei niedrigem Datenverbrauch. Du kannst dich mit deinem YouTube-Account, sprich Google-Account, anmelden, um deine Uploads, Playlists und Abonnements zu verwalten. Videos, die auf mobilen Geräten blockiert sind, können mit ProTube abgespielt werden. Wiedergabe im Hintergrund ermöglicht das Nutzen anderer Apps oder das Sperren des Geräts, während Audio weiterhin abgespielt wird. Für mich definitiv das Highlight. Entdecke Videos, Playlists und Kanäle mit der allumfassenden Suchfunktion. Bewerte und teile Videos und erstelle Wiedergabelisten sogar ohne einen YouTube-Account. Spiele ganze Wiedergabelisten mit Shuffle- und Wiederholfunktionen ab. Verändere die Wiedergabegeschwindigkeit, um manche Momente in Zeitlupe oder Schnellvorlauf zu sehen. Lies Kommentare sortiert nach Relevanz oder Datum und hinterlasse deine eigenen Kommentare. Sende Videos an deinen Fernseher mit Apple TV oder Chromecast. Personalisiere ProTube, indem du die Homepage, Standard-Wiedergabequalität, automatisches Wiedergeben und mehr einstellst. Teile Videos, Playlists und Kanäle mit deinen Freunden. Video- und Audio-Wiedergabe können minimiert werden. So kannst du in der App browsen, während die Wiedergabe fortgeführt wird. Bild-in-Bild- und Splitscreen-Unterstützung, 3D-Touch-Unterstützung, komplette Voice-Over-Unterstützung und vieles mehr. Mensch, wer hätte es gedacht? Im Endeffekt läuft es darauf hinaus. Das Design ist nett, erinnert so an das alte Design der YouTube-App, was mir persönlich besser gefällt als das neue, das erwähnte ich ja schon. Und ja, ihr könnt euch einloggen, ihr könnt ganz normal irgendwie eure Favoriten, Abos etc. sehen, ihr könnt neue YouTube-Videos suchen, ihr könnt nur den Sound von Videos abspielen, was ziemlich cool ist, und ihr könnt auch einfach, ja, die App in den Hintergrund checken und euer Sound läuft weiter. Ist ebenfalls ziemlich cool. Dazu könnt ihr neue eigene Playlists erstellen für Musik, für eure Lieblingsband, wenn die denn ihre Musikvideos zum Beispiel bei YouTube hochladen. Für mich ist ProTube mit die beste YouTube-App im App Store für das iPhone, für das iPad, aus eben den genannten Gründen. Wenn man nur Videos gucken möchte, reicht natürlich die Standard-YouTube-App aus, und solchen Leuten würde ich persönlich nicht empfehlen, jetzt die 2,99 auszugeben. Aber alleine für die Wiedergabe im Hintergrund, wenn man da einen Anwendungsfall für hat, wie ich, dann rentiert sich das Geld spätestens nach dem 10. im Hintergrund gehörten Video. Jedenfalls ist bei mir so das Gefühl. Also, für Leute, die da irgendwie Interesse dran haben an den Features, von mir definitiv eine Download-Empfehlung für ProTube für YouTube. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.